SWR 2 Hörspiel. Imperium. Hörspiel in zwei Teilen von Walter Adler. Nach dem gleichnamigen Roman von Christian Kracht. Erster Teil. Ein Schritt zurück in die exquisiteste Barbarei. Unter den langen weißen Wolken, unter der prächtigen Sonne, unter dem hellen Firmament, da ist erst ein langgedehntes Tuten zu hören, dann ruft die Schiffsglocke eindringlich zum Mittag und ein malaiischer Boy schreitet sanftfüßig und leise das Oberdeck ab, um jene Passagiere mit behutsamem Schulterdruck aufzuwecken, die gleich nach dem üppigen Frühstück wieder eingeschlafen sind. Der norddeutsche Lloyd, Gott verfluche ihn, sorgt jeden Morgen, reist man denn in der ersten Klasse, durch das Können langbezopfter chinesischer Köche für herrliche Alfonso-Mangos aus Ceylon, der Länge nach aufgeschnitten und kunstvoll arrangiert, für Spiegeleier mit Speck, dazu scharf eingelegte Hühnerbrust, Garnelen, aromatischen Reis und ein kräftiges englisches Porterbier. Gerade der Genuss des Bieres schafft unter den rückreißenden Pflanzern, die sich in das weiße Flanell ihrer Zunft gekleidet, auf den Liegestühlen des Oberdecks der Prinz Waldemar eher hingeflitzt als anständig schlafen gelegt haben, für eine überaus pflegelhafte, fast liederliche Erscheinung. Die Knöpfe ihrer am Latz offenen Hosen hängen an Fädenlose herab. Soßenflecken safrangelber Curries überziehen ihre Westen. Es ist ganz und gar nicht auszuhalten. Blässliche, borstige, vulgäre ihre Erscheinung nach an Erdferkel erinnerte Deutsche liegen dort und erwachen langsam aus ihrem Verdauungsschlaf. Deutsche auf dem Weltzenit ihres Einflusses. So oder so ähnlich denkt der junge August Engelhardt, während er grimmig über die Reling auf das ölige, glatte Meer hinausschaut. Fregattvögel begleiten links und rechts das Schiff. Auf und ab tauchen sie, diese großen, schwalbenschwanzähnlichen Jäger. Ihr vollendetes Flugspiel und ihre kuriosen Beutemanöver liebt jeder Südseefahrer. Nun aber, da Engelhardt tatsächlich unter ihrem Flügelschlag fährt, hat er keine Augen mehr für sie, nur für die dickleibigen Pflanzer, die jetzt zurückkehren auf ihre Plantagen und über den trocken und ermüdend geschriebenen Artikeln in der Tropenpflanzer oder der Deutschen Kolonialzeitung eingeschlafen sind und nun schmatzend träumen von barbusigen, dunkelbraunen Negermädchen. Eine lange schon unbehandelte tertiäre Syphilis in sich tragt. Das Wort Pflanzer trifft es nicht richtig. Denn dieser Begriff setzt Würde voraus, eine kundige Beschäftigung mit der Natur und dem hehren Wunder des Wachstums. Nein, man muss im eigentlichen Sinne von Verwaltern sprechen, denn exakt das sind sie. Verwalter des vermeintlichen Fortschritts, diese Philister mit ihren gestutzten Schnurrbärten unter rot geäderten Nasenflügeln, die ihrerseits bei jedem Ausatmen heftig zittern. Die Pflanzer wiederum lugen unter den Augenlidern hervor und sehen dort, etwas abseits, ein zitterndes, kaum 27 Jahre altes Nervenbündel mit den melancholischen Ohren eines Salamanders in seinem eierschallfarbenen, formlosen Gewand sitzt bei jedem zweiten Frühstück an der zweiten Klasse alleine an einem Tisch vor einem Glas Saft, zerteilt sorgsam eine halbe Tropenfrucht, öffnet dann eine kartonierte Verpackung und löffelt daraus in ein Wasserglas etwas braunen, pudrigen Staub, lebens- und tauglich, der allem Anschein nach aus pulverisierter Erde besteht. Und diesen Erdpudding, den isst er dann auch noch. Man gibt ihm im Geiste ein Jahr im Pazifik, schüttelt den Kopf, schließt die spaltbereit geöffneten Augenlider und schläft, unverständliches murmelnd, wieder ein. Das laut vernehmliche, knarrende Schnarchen begleitet das deutsche Schiff an den amerikanischen Philippinen vorbei, durch die Straße von Luzon, durch die Gewässer des unendlich groß erscheinenden Territoriums Niederländisch-Indiens, und schließlich ins Schutzgebiet selbst. Nein, wie ich sie verabscheue. Engelhardt schlägt Schlickeisens Standardwerk Obst und Brot auf und zu und wieder auf, versucht vergebens einige Absätze zu lesen und macht sich am Rande einer Seite mittels eines Bleistiftstummels, den er stets in der Gewandtasche bei sich führt, einige Notizen, die er selbst, kaum hat er sie geschrieben, schon nicht mehr entziffern kann. Meine Herren, erheben wir unsere Gläser auf unseren geliebten Kaiser Wilhelm II., der als Kind schon alles Maritime liebte und bald mit seiner starken Flotte die Weltmeere beherrschen wird. Prosit! Prösterchen! Ja, Prösterchen! Wohlsein! Was können Sie uns über Ihr Schiff sagen, Herr Kapitän? Unsere Prinz Waldemar verfügt über zwei Schrauben, die von zwei Dreifach-Expansionsdampfmaschinen angetrieben werden. Bei einer Leistung von 2400 PS schaffen wir 12 Knoten. Das ist ja äußerst beeindruckend. Kapitän, die Route. Erzählen Sie uns etwas über die Route. Alle 12 Wochen durchqueren wir von Hongkong kommend den stillen Ozean Richtung Sydney und fahren dabei das deutsche Schutzgebiet Neubrommern an. Und schließlich die neue, in der Blamsche Bucht gelegene Hauptstadt Herbertshöhe. Gut, Herbertshöhe ist nicht Singapur. Es besteht im Wesentlichen aus ein paar sich kreuzenden breiten Alleen. Des Weiteren eine Polizeistation, eine Kirche mitsamt ihrem überaus pittoresken Friedhof, das Hotel Fürst Bismarck, das konkurrierende Hotel Deutscher Hof, eine Hafenmeisterei, zwei oder drei Tavernen und ein nicht der Rede wertes Chinatown. Und leicht erhöht über der Stadt der Gouverneurssitz von Gouverneur Hall. Das ist eine aufstrebende, deutsche, ordentliche Stadt. Nach den Regengüssen zu Mittag erscheint stets die Sonne, pünktlich um 3. Denn tummeln sich in den Pfützen der Alleen unter den hoch aufragenden Kokospalmen die Kanakenkinder. Barfuß, nackend, manch eines in kurzen, zerrissenen Hosen, die mehr aus Loch bestehen als aus Stoff, auf den Häuptern wolliges, aus einer lustigen Laune der Natur heraus blondes Haar. Sie nennen Herbertshöhe Kokopo, was durchaus besser klingt und sich vor allem schöner sagen lässt. Kokopo. Sind die deutschen Schutzgebiete im stillen Ozean? Hierin stimmen die Experten überein. Im Gegensatz zu den afrikanischen Besitzungen seiner Majestät allesamt vollkommen überflüssig. Fürsprecher und Gegner der pazifischen Kolonien finden sich zuhauf. Meist sind es jedoch die noch jungen Sozialdemokraten, welche die Frage nach der Relevanz der Südseebesitzungen seiner Majestät Kaiser Wilhelms II. Am lautesten stellen. Der Ertrag der Kobra, des Guanos und des Perlmutts reicht bei weitem nicht aus, ein derart großes, in der Unendlichkeit des stillen Ozeans verspreitetes Reich zu unterhalten. Runter von der Redertribüne! Im fernen Berlin spricht man von den Inseln, aber auch wie von kostbaren leuchtenden Perlen zu einer Kette aufgereiht. Nun, in diese Zeit fällt diese Chronik. Und will man sie erzählen, so muss auch die Zukunft im Auge behalten werden. Denn dieser Bericht spielt ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts, welches ja bis zur knappen Hälfte seiner Laufzeit so aussah, als würde es das Jahrhundert der Deutschen werden. Das Jahrhundert, in dem Deutschland seinen rechtmäßigen Ehren- und Vorsitzplatz an der Weltentischrunde einnehmen wird. So wird nun stellvertretend die Geschichte nur eines Deutschen erzählt werden, eines Romantikers, der, wie so viele dieser Spezies, verhinderter Künstler war. Und wenn dabei manchmal Parallelen zu einem späteren deutschen Romantiker und Vegetarier ins Bewusstsein dringen, der vielleicht lieber bei seiner Staffelei geblieben wäre, so ist dies durchaus beabsichtigt und sinnigerweise, Verzeihung, in Nutze auch kohärent. Nur ist letzterer im Augenblick noch ein pickliger, verschrobener Bub, der sich zahllose, väterliche Watschen einfängt. Au! Der kleine AD reibt sich die schmerzende Wange. Wartet nur! Ich wachse! Ich wachse! An Bord der Prinz Waldemar befindet sich also der junge August Engelhardt aus Nürnberg. Bartträger, Vegetarier, Nudist. wenige Wochen zuvor im Hinterzimmer einer ehemaligen Mosterei in Oranienburg. Ich erlaube mir, Sie auf mein kürzlich veröffentlichtes Buch Eine sorgenfreie Zukunft hinzuweisen. Spricht August Engelhardt vor den Mitgliedern der ersten vegetarischen Siedlung Deutschlands. Und nun also finde ich mich in Vorbereitung meiner Reise nach Neupommern, um Land zu kaufen für eine Kokosplantage. Wie viel genau? Ich werde Pflanzer, und doch wo? Nicht aus, das weiß er noch nicht, sondern aus zutiefst empfundenem Glauben, dass ich vermittels der Kraft meiner großen Idee die Welt, die mich feindlich, dumm und grausam dünkt, für immer zu verändern. Engelhardt war, nachdem er durch einen Eliminierungsprozess alle anderen Nahrungsmittel für unrein befunden hatte, unvermittelt auf die Frucht der Kokospalme gestoßen. So habe ich für mich erkannt, die sprichwörtliche Krone der Schöpfung. Sie ist die Frucht des Weltenbaums Yggdrasil. Sie schenkt uns wächst an Wasser, Milch, Kokosfett und nahrhaftes Fruchtfleisch. Sie liefert einzigartig in der Natur den Menschen das Element Selen. Aus ihren Fasern webt man Matten, Dächer und Seile. Ja, selbst die ausgenöte leere Nussschale liefert noch ein ausgezeichnetes Gefäß, aus dem man Schalen, Löffel, Krüge, ja sogar Knöpfe herstellen kann. Die Verbrennung der leeren Schale schließlich ist nicht nur jener herkömmlichen Brennholzes bereits überlegen, sondern Kokosnuss. Auch ein ausgezeichnetes Mittel und Kraft vollkommen des Rauches, Mücken. Wer sich ausschließlich von ihr ernährt, wird gottgleich, er wird unsterblich werden. August Engelhardts sehnlichster Wunsch, ja seine Bestimmung ist es, eine Kolonie der Kokovoren zu erschaffen. Als Prophet sehe ich. Und als Missionar. Aus diesem Grunde fährt er in die Südsee, die schon unendlich viele Träumer mit dem Sirenenruf des Paradieses gelockt hat. Die Prinz Waldemar hält unter qualmenden Schornsteinschnur gerade ihren Kurs auf Herbertshöhe. Und während zweimal täglich große Kübel mit Essensresten vom Achterdeck in die See gekippt werden, zieht weit im Süden die dunkle Küste Kaiser Wilhelmslands vorbei. Das Finisterre-Gebirge und die unerforschten Gefahrenfallen. Länder, die dahinter liegen, noch nie von deutschem Fuß betreten. Dort wachsen 100.000 Millionen Kokospalmen. Ein Herr mit Zwicker und im weißen Tropenanzug nähert sich ihm. Einer, der obgleich leibesvoll nicht ganz so stumpf zu sein scheint. Wie seine Kollegen. Engelhardt ist augenblicklich von jener fast krankhaften Schüchternheit ergriffen, die stets von ihm Besitz nimmt, wenn er auf Menschen trifft, die von sich und der Richtigkeit ihres Tuns und Seins vollkommen überzeugt sind. Ich frage mir, ob Sie denn wissen, wie der Lehnstuhl genannt wird, auf dem Sie und die anderen Passagiere die Nachmittage an Deck wegdämmern. Nein. Der Pflanzer deutet eine minuskühle Verbeugung an. Gestatten, Otto. Hartmut Otto. Der Deckstuhl wird, halten Sie sich bitte fest, aufgrund seiner nach vorne ausschwenkbaren hölzernen Beinlehnen als Bombay Fornicator bezeichnet. Verstehen Sie nicht? Fornicator. Das stammt aus dem Lateinischen. Und bedeutet Hurenbock. Engelhardt sind Karlauer geschlechtlicher Natur suspekt. Hält er doch den Sexualakt für etwas völlig Natürliches, ganz und gar Gottgegebenes und nicht für einen Teil einer verklemmten, falsch verstandenen Manneszucht. Ja, vergessen wir es. Mit Aplomb setzt er sich auf den unteren Teil des Lehnstuhles und lockert dabei seinen von der Luftfeuchtigkeit und der Transpiration etwas nass gewordenen Hemdkragen. Ich bin... Während er mit den Fingern die Enden des Schnauzbartes kunstvoll himmelwärts zwirbelt. Auf der Jagd nach Paradisadia. Paradiesvögeln, deren Federn in den Salons der neuen Welt von New York bis Buenos Aires derzeit, müssen Sie wissen, astronomische Preise erzielt werden. Und müssen denn die Vögel dafür ihr Leben lassen? Notabene, die Federn müssen am unteren Ende ihres Kiels als Qualitätssiegel sozusagen Blutspuren aufweisen. Sonst covid wäre es ja nicht. Engelhardt verzieht das Gesicht. Ihm wird leicht mulmig. Da läutet auch schon die Mittagsglocke und Otto fasst ihn sanft und nachdrücklich am Arm. Aber Sie müssen mir nun doch bitte die Ehre erweisen, mit mir zu speisen. Hartmut Otto ist im eigentlichen Sinne ein moralischer Mensch. Auch wenn sein Anstand dem gerade vergangenen Jahrhundert erwachsen ist und er wenig Verständnis aufbringen kann für die nun anbrechende neue Zeit, deren Protagonist August Engelhardt ist. Engelhardt lässt sich widerwillig in den Salon der ersten Klasse zu Tische führen. Dort wird ihm auf einen Wink Ottos in Richtung des malaiischen Stewards, ganz entgegen Engelhardts sonstigen täglichen Essgewohnheiten, ein Teller dampfender Nudeln und ein Schweinekotelett samt üppig brauner Bratensoße serviert. Engelhardt blickt mit unverhohlenem Ekel auf das Stück Fleisch, das dort vor ihm im Nudelbett liegt und an den Rändern blau irisiert. Nehmen Sie von dem Schweinskotelett. Bitte sehr, auf meine Einladung. Geht alles auf meine Rechnung. Nein, danke. Ich bin bekennender Vegetarier im Allgemeinen und fruktivore im Besonderen. Entschuldigung, dürfte ich vielleicht um einen grünen Salat bitten? Nicht angemacht, ohne Pfeffer, ohne Salz. Der Vogelhändler bricht in ein bellendes, meckerndes, ja prustendes Gelächter aus. Tränen quellen ihm aus den Augen. Erst segelt die Serviette zu Boden, dann zerbirst ein Teller. Und derweil Otto die Worte Salat und Fruktivore immer und immer wiederholt, läuft er lilarot an, als drohe er zu ersticken. Man muss ihn auf den Rücken schlucken, am besten hoch. Was passiert? Während man vom Nebentisch aufspringt, um ihn mittels ausholender Schläge auf den Rücken von dem vermeintlich in seiner Trachea logierenden Knochenstückchen zu befreien, sitzt August Engelhardt ihm gegenüber zu Boden schauen. Aber man muss doch froh sein, pflanzliche Produkte auf dem Speiseplan steht. Es bilden sich zwei Parteien, die aufs Heftigste zu streiten gehen. Wieder zur Anthropologie übergegangen ist. Nachdem man es den wilden durch drakonische Strafen mühsam abbezogen hat. Ach, alter Hut! Doch, gerade vor 4 Monaten hat man einen Kater aufgegessen. Drüben, bei den Stall der Missionsschwester und nicht in Leo. Und diejenigen Körperteile des Gottesmannes, welche nicht sofort verzehrt wurden, hat man gepökelt, die Küste hinaufgeschifft und die niederländischen Osten. Früh am nächsten Morgen fährt der Dampfer unter gleißendem Sonnenlicht, fröhlicher Kapellmusik und lautem Tuten der Sirene in die Blanche-Bucht ein. Und Engelhardt steht leicht derangiert an der Reling, jenen wundersamen, unheimlichen Traum der letzten Nacht noch in seinen Knochen spürend, dessen Inhalt immer nebliger wird, je näher er das Land kommen sieht. Beide Schiffe, der moderne Dampfer und das heidnische Begräbnisfloß, sind wohl dem Sinne und der Bedeutung nach miteinander verwoben. Doch sieht er sich heute Morgen partout nicht in der Laune, aus jenem Traum Rückschlüsse auf seine eigene Abfahrt aus der Heimat zu ziehen, die sich zwar nicht hastig, aber durchaus genannt unter dem vulgären Sieder prügelnder preußischer Polizeigewalt vollzogen hat. Nun, sterben werde ich hier schon nicht an diesen grünen Gestaden. In sich eine fast katzenhafte Sprungbereitschaft empfindend, betrachtet er erregt das sich nähernde Festland. Dies nun also ist mein Zion. Hier in dieser Terra Incognita werde ich siedeln. Mit einem Mal platzen rote Tröpfchen auf der weiß gestrichenen Reling. Und er erschrickt. Es tropft Blut aus seiner Nase. Und er muss unter Deck eilen, tastet sich vorsichtig die Treppe in das Dämmerlicht der stählernen Korridore hinab, legt sich rücklings in die Koje seiner Kabine und presst mit geschlossenen, pochenden Augenlidern ein sich langsam rot färbendes Bettlaken vor das Gesicht. Ganz Herberts Höhe hat sich eingefunden. Es ist die erste Septemberwoche. Man steht auf den hölzernen Stegen, frisch gestriegelt, rasiert und mit neuem Kragen versehen. Darf ich bekannt machen, Gouverneur Hall? Herr Hartmut Otto, angenehm. Ja, Herr Otto, herzlich willkommen. Haben Sie uns die neuesten Zeitungen aus Berlin mitgebracht, Kapitän? So ganz neu sind die natürlich nicht mehr. Dafür ist das Bier, das wir mitbringen, eisgekühlt. Und die Briefe? Auch die Briefe. Aber ja, aber ja. Kaum sind die Kisten ausgeladen, werden die ersten Flaschen entkront und umhergereicht. Dutzende von Briefen aus der Heimat verlassen das Schiff. Und natürlich die Neuankömmlinge, die Glücksritter und Abenteurer, die heimkehrenden Pflanzer, die vereinzelten Forscher, die Ornithologen und Mineralogen. Die bettelarmen, von ihren gepfändeten Ländereien verjagten Adligen. Die Wirrköpfe. Das Strand- und Treibgut des Deutschen Kaiserreiches. Engelhard steht in seiner Kabine. Genauer am Bullauge des sich leerenden Dampfers. Und sieht durch das doppelte Glas hinaus auf Herberts Höhe. Das Nasenbluten hat so plötzlich aufgehört, wie es begonnen hat. Seine Wange streift sanft das Gazetuch der Gardine. Die Sonne scheint mit fürchterlicher Kraft durchs Bullauge. Als das feine Tuch der Gardine ihn erneut berührt, beginnt er zu weinen. Es durchzuckt ihn, seine Knie zittern. Ihm ist, als habe man ihm mittels einer Apparatur sämtliche Courage aus seinen Knochen herausgesaugt. Und nun bräche das Gerüst zusammen, welches vormals nur durch den Kitt des Mutes zusammengehalten war. In Colombo angekommen, meinte er, sich in Ceylon einmal etwas zu gönnen und bestieg eine Rikscha. To the Gold Face Hotel. Die nackten Füße des kleinen, alten Ceylonesen klatschten lautmalerisch und monoton auf der Straße vor und unter ihm. Ob der Rikscha-Waler wohl so schnell rennt, weil der Asphalt so heiß ist? Oder ob die Geschwindigkeit sozusagen Teil der Erwartungshaltung der Fahrgäste ist, die rasch zum Ziel kommen wollen? Please, please, please, not so fast, slow down, please. Aber der Mann verstand ihn nicht und beschleunigte noch seinen Lauf, weswegen er schlussendlich an der Vorfahrt des Grand Hotels angekommen, schweißüberströmt und japsend neben der Rikscha zusammenbrach. Andern Tags, im Abteil des überaus langsam fahrenden Zuges nach Kandy, unterwegs zur alten Königsstadt Ceylons, saß ihm ein tamilischer Gentleman gegenüber. Seine blauschwarze Haut steht in seltsamem Kontrast zu den schlohweißen Haarbüscheln, die ihm aus den Ohren ragen. Der Herr trug schwarzen Anzug und einen hohen weißen Kragen, der ihm die Würde eines Richters oder eines Staatsadvokaten verlieh. Excuse me, sir, may I have a question? Engelhard bat höflich, die Frage zu wiederholen. Entschuldigen Sie, Sir, aber dürfte ich Sie etwas fragen? Während der Staub des Nachmittags auf Sonnenstrahlen durch das offene Zugfenster tanzte, sprachen sie, so gut es eben ging, über die Reliquien des heiligen Lord Buddha und speziell, denn schon bald steuerte Engelhard die Konversation dorthin, über die Kokosnuss. Ich bin als Tamil zwar dem Hinduismus verpflichtet, doch laut dem geweihten Text der Bhagavad Purana ist der Buddha einer der Avatare Vishnus, der 24., um es genau zu sagen. Und rasch stellte er sich mit einem Händedruck als Herr K.V. Govindarajan vor. Und deshalb bin ich auf dem Weg nach Kandy, um mir den Zahn des Buddha zu besehen, der dort in einem Tempelschrein verehrt wird. Es handelt sich bei der Reliquie um den Dens Caninus, den links oben gelegenen Eckzahn. Govindarajan zog anmutig mit der Spitze seines dunklen Ringfingers eine Lefze hoch und demonstrierte anschaulich die Verortung des fraglichen Zahnes. Engelhard sah in das knochenweiße Gebiss. Kerngesundes, rosarotes Zahnfleisch. Und er schauerte innerlich vor Wohligkeit. Sie sind Vegetarier? Yes, of course. Certainly. Ich selbst und meine Familie. Wir ernähren uns seit Jahren nur von Früchten. Engelhard konnte den Zufall dieser Begegnung kaum fassen. Ihm gegenüber im Abteil saß nicht nur ein Geistesbruder, ein Seelenfreund, sondern ein Mann, dessen Ernährung ihn auf Gottes Stufe stellte. Sind nicht die dunklen Rassen den Weißen um Jahrhunderte voraus? Und stellt nicht der Hinduismus, dessen höchster Ausdruck der Vegetarismus, also die Liebe ist, im Weltengefüge eine Kraft dar, dessen allumspannendes Lichtes Rauschen, der einst jene Länder, denen das Christentum zwar Nächstenliebe geschenkt, darin aber nicht die Tiere einbezogen hat, überstrahlen wird wie ein blendender Komet. Engelhards Englischkenntnisse reichten manchmal nicht ganz aus, um solcherlei Fragen exakt zu formulieren. Wo ihm die abstrakten Termini fehlten, behalf er sich mit in die Luft gemalten Ideenwolken, Kometen, deren Spur von seinem Finger durch das sonnenhelle Abteil gezogen wurden. Habe nicht Rousseau und Burnett dem Vegetarier Plutarch folgend und als fällige Replik auf Hobbes Leviathan behauptet, der dem Menschen angeborene Urinstinkt sei der Verzicht auf Fleisch? Und ist nicht schließlich das Töten von Tieren, sprich die Zubereitung von Fleisch, und die Ernährung des Menschen durch tierische Substanzen gar die Vorstufe zu Anthropophagie? Sie haben doch bestimmt schon von Swami Vivekananda gehört. Oh, unfortunately not. Sorry. Sehen Sie, hier habe ich die Schriften des Swamis, der in der neuen Welt Kraft seiner außergewöhnlichen Ideen und rhetorischen Gaben unlängst für Furore gesorgt hat, mimeografiert und mit einem Band zusammengeheftet. Die fränkische Klebebindung hatte sich bereits im südlichen Roten Meer bei Aden aufgrund der starken Hitzeeinwirkung aufgelöst. Und hier mein eigenes Traktat, dessen Inhalt von der heilenden Kraft des Kokovorismus kündet. Ja, leider in deutscher Sprache, sodass ich meine Gedanken, die in Schriftform wesentlich kundiger formuliert sind, Ihnen nicht näher bringen kann. Dennoch wollte er es nicht unversucht lassen. Mit einiger Mühe paraphrasierte er den in seiner Schrift befindlichen Grundgedanken, dass der Mensch das tierische Abbild Gottes sei. Wiederum die Kokosfrucht, die von allen Pflanzen dem Kopf des Menschen am meisten ähnelt, das pflanzliche Abbild Gottes ist. Auch wächst sie ja, wohlgemerkt, dem Himmel und der Sonne am nächsten, hoch droben am Wipfel der Palme. Govindarajan nickte zustimmend und hob an, aus der Bhagavata Purana eine entsprechende Stelle zu zitieren. Ach, wissen Sie, ich habe in jungen Jahren nicht nur Bhagavad Purana an der ehrwürdigen Universität von Madras vollständig auswendig lernen müssen, sondern auch... Und dann mit einer gewissen, ihm nun angebracht erscheinenden Gravitas anzumerken... Dass der Mensch... Ernährt er sich allein von der göttlichen Kokosnuss, nicht nur Kokovore ist, sondern eben par definitionem Theophage. Gottesser, God-Eater, Devourer of God. Engelhard war überwältigt von jener Erkenntnis. Ja, sie fuhr ihm buchstäblich ins Mark und begann dort zu wirken, als sei sie ein klingendes, summendes, energetisches Feld. Jawohl. Die Kokosnuss ist... Der köstliche Gedanke manifestierte sich ihm... In Wahrheit der theosophische Gral. Die offene Schale mit dem Fruchtfleisch und der süßen Milch darin ist demnach nicht nur Symbol für, sondern tatsächlich Leib und Blut Christi. Dies habe ich auch in meinem kurzen katholischen Theologieseminar in Nürnberg so dargelegt und nun auf dieser tropischen Eisenbahnfahrt bestätigt gefunden. Der Moment der Eucharistie, sprich der Wesensverwandlung, ist durchaus als reale Einswerdung mit dem Göttlichen zu verstehen. Nur sind die Hostie und der Messwein nicht zu vergleichen mit dem wirklichen Sakrament der Natur, ihrer köstlichen, genialen Frucht, der Kokosnuss. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, in Ihnen einen Fruktivorenbruder getroffen zu haben. Es würde mich mehr als glücklich machen, wenn Sie mit mir den Tempel des Sahnes besichtigen würden. Wir nehmen in Kandy ein Zimmer und brechen gemeinsam von dort aus nach einem üppigen Fruchtelunch zum Tempel auf. Er liegt nur wenige Schritte vom Stadtzentrum entfernt, auf einem kleinen Hügel oberhalb des Kandysees. Was halten Sie davon? Im Queens Hotel beschlossen sie, sich aus Kostengründen ein Zimmer zu teilen, was für gewissen Argwohn seitens des Hoteliers sorgt. Man ist die Spleenigkeit der Angelsachsen ja gewohnt. Aber dass dieser deutsche Herr hier mit seinem tamilischen Freund im selben Zimmer schlafen will? Ich will gerne ein Trinkgeld im Voraus bezahlen. Als Engelhard ein paar Scheine auf den Tresen legte, beruhigte sich der Hotelier. Darf mit den Herren zum Lunch gerechnet werden? Es ist uns durchaus mit einigen Papayas und Ananas genug. Falls allerdings eine Kokosnuss zur Hand ist, würden wir uns überaus glücklich schätzen. die Kokosmilch aber in einem Glas und das Fruchtfleisch ausgelöst auf einem Teller zu bekommen. Der Rezeptionist verbeugte sich, drehte sich um und verschwand Richtung Küche, die Augen verdreht, um dort die Bestellung der beiden Fruktivoren aufzugeben. Satt, trotz der Bahnfahrt ausgeruht und mit der euphorischen Laune eines Pilgerpaares, dessen Ziel ihnen lange versprochen nun unmittelbar vor Augen liegt, schickten sich Engelhard und Govinda Rotschen an, die zum Tabernakel hinaufführenden Stufen zu besteigen. Die beiden Pilger betupften die feuchten Stirnen mit Taschentüchern, wandten sich weiter oben um und blickten hinab auf den künstlichen See, Anfang des letzten Jahrhunderts von König Sri Vikrama Rajasinghe angelegt. Govinda Rotschen wies mit einem Stock, hatte den vorhin schon dabei gehabt, in Richtung eines kleinen Tempels inmitten des Sees. Es gibt die Legende, dass die kleine Tempelinsel dort in der Mitte des Sees dem König der Singhalesen als heimliche Bade- und Kultusstelle gedient habe und dass ein Tunnel unter dem See vom Palast zu eben dieser Insel führt. Wieder hob Govinda Rajan den Stock und deutete mit der Spitze, die wie Engelhard plötzlich wahrnahm, aus getriebenem Messing bestand, auf den Tempel. Im feuchtwarmen Inneren des Schreins herrschte tiefe, allertiefste Dunkelheit. Ein Gong ertönte scheppernd und dumpf. Sein Echo kehrte unversehens von den unsichtbaren Wänden zurück, die Engelhard wie von Schleim überzogen schienen. Eine einzige Kerze brannte irgendwo. Er fühlte eine mesmerisierende Bedrohung durch sein Nervenkostüm jagen. Die blonden Härchen an seinen Armen standen senkrecht ab. Ein Rinnsal warmen Schweißes perlte ihm hinterm Ohr ins Gewand. Govinda Rajan hatte sich entfernt. Das Klopfen der metallenen Spitze seines Stabes wurde leiser und war schließlich gar nicht mehr zu vernehmen, so sehr sich Engelhard auch mühte, es noch zu hören. Abermals läutete der grausige Gong. Und nun erlosch auch noch die Kerze. Schaudernd tat er einen tastenden Schritt nach rechts und drehte sich um die eigene Achse. Er flüsterte den Namen seines Gefährten. Dann sprach er ihn lauter aus. Schließlich rief er in das tintige Dunkel hinein. Und wie Sie sich denken können, kam keine Antwort. Ihr Freund war verschwunden. Er hat mich in die Finsternis gelockt und sich dann aus dem Staub gemacht. Ich kann mich nicht genau erinnern, was alles ich ihm erzählt habe. Mit Sicherheit aber von meinem Gepäck am Hafen. Und dass ich einen größeren Geldbetrag in Pfandbriefen dabei habe, in meinem Handbeutel, im gemeinsamen Zimmer, hier im Hotel. Und natürlich fehlt der Geldbetrag. Eingenäht in eine Seitentasche. Ja, sonst ist, soweit ich sehen konnte, alles noch vorhanden. Ich bitte Sie also, die Rechnung für das Zimmer, da ich sie nicht begleichen kann, bitte, bitte doch an den Konsul des Deutschen Reiches in Colombo zu schicken. Das ist nun wirklich nicht nötig, Herr Engelhard. Es ist ja keine Rechnung entstanden, da nicht übernachtet wurde. Und das Früchtefrühstück ist ein Geschenk des Hauses. Überdies rate ich Ihnen, die örtliche Polizei aufzusuchen und den Tamilen anzuzeigen, den ich nebenbei bemerkt vor 20 Minuten beim hastigen Verlassen des Hotels noch gefragt habe, wo denn sein deutscher Reisegefährte geblieben sei. Worauf ich keine Antwort erhalten habe und mich des Eindrucks nicht erwehren konnte, der Tamile habe eine Arglist begangen. So schuldig hat er ausgesehen. Der Hotelier, der im Übrigen ein famoser Kerl war, begleitete mich zum Bahnhof, schenkte mir eine Fahrkarte dritter Klasse hinab in die Hauptstadt und half mir in den letzten Waggon des langsam anfahrenden Zuges. Und dort, im Abteil sitzend, der Nachmittag senkt sich nun, preußisch-blau eingefärbt und süßlich duftend, gegen den frühen Abend hin. Die Schulter an einen Mitreisenden gelehnt, den Rücken an die Holzbank gedrückt, die Augen geschlossen, dafür die wirren langen Haare offen, die Reisetasche vorn an seinen Bauch gepresst, beginnt plötzlich der Kinematograph zu rattern. Ein Zahnrad greift nicht mehr ins andere. Die dort vorne auf dem weißen Leintuch projizierten, bewegten Bilder beschleunigen sich wirr. Ja, sie laufen für einen kurzen Augenblick nicht mehr vorwärts, wie vom Schöpfer ad aeternitatem vorgesehen, sondern holpern, zucken, jagen rückwärts. Govinda Roche und Engelhardt treten verharrenden Fußes in die Luft. Fidel anzusehen. Und hasten rückwärts Tempelstufen herab, überqueren ebenfalls rückwärts gehend die Straße. Immer stärker flimmert der Lichtstrahl des Projektors, es knackt und knistert. Und nun wird alles augenblicklich formlos. Da wir für kurze Zeit in das Bhavan Tarabhava Einsicht haben, dem Moment der Wiederverkörperung. Und dann manifestiert sich, nun freilich richtig herum und wieder in exakter Farbig und Geschwindigkeit, August Engelhardt in Herberts Höhe, Neupommern, sitzen. Und die Polizei? Waren Sie bei der Polizei in Colombo? Aber nein, ein Besuch bei der lokalen Konstablerei erschien mir das Unangenehmste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. August Engelhardt sitzt im Empfangssalon des Hotels Fürst Bismarck, daselbst auf einem durchaus gemütlich zu nennenden Bastsofa. Ein australisches Fabrikat. Mit dem Herrn Hoteldirektor Hellwig. Franz Emil. Im Gespräch dabei eine Tasse Kräutertee auf den Knien balancierend, die ceylonesische Analepse hinter sich lassend. Hellwig raucht. Jener Hoteldirektor Franz Emil Hellwig, dem im Übrigen das linke Ohr vollständig fehlt, firmiert in Herberts Höhe nicht nur als Makler für dies und das, sondern gilt auch als direkter Zugang zu Frau Emma Forsyth, die mir vom amtierenden Gouverneur Hahl anempfohlen worden war, nachdem ich noch aus Nürnberg brieflich vermeldet hatte, ich sei am baldigen Erwerb einer Kokosplantage interessiert. Kommen Sie in unsere fröhliche Kolonie. Aber erwarten Sie sich bloß nicht zu viel Zivilisation. Dafür einiges an Abenteuer. Zumeist fleißige Eingeborene und, ja, durchaus Kokospalmen haben wir hier zuhauf. Hals Flotter, in seiner Eloquenz trotzdem ein wenig grober Schreibstil, ließ vermuten, er stamme aus dem Berlinischen. Dabei wohnt in ihm ein niederbayerischer, intellektueller Eigenbrötler und Sturkopf, was Engelhardt durchaus zu Pass kam. Müssen Sie bitte nach Ihrer Ankunft sofort dem Deutschen Club beitreten und sich mit Frau Emma Forsyth treffen, die im Schutzgebiet vielerlei Ländereien besitzt und fleißigen Pflanzern aus der Heimat, so sie ihr sympathisch sind, nicht nur günstige Kredite beim Kauf einer Plantage gewährt, sondern auch gute Arbeiter vermitteln kann. Im Übrigen ist sie eine Berühmtheit. Man nennt sie von Neupommern bis zu den hawaiischen Inseln einfach Queen Emma. Ich wundere mich nicht über die Zustände in der Kolonie, in der eine Frau einen ebenso hohen Status zu genießen scheint wie der Gouverneur selbst, denn ich bin viel zu erregt, ob der Möglichkeit, meinen Traum vom Kokovorismus auch noch vorfinanziert zu bekommen. Ja, sicher habe ich einige Rücklagen. Tante Marthe ist vor 2 Jahren jenseits der Schweizer Grenze verstorben und hat mich testamentarisch bedacht, aber auf mehr als 20.000 Mark komme ich nicht. Den Verlust der Pfandbriefe an den tamilischen Gauner Govinda Rotschen schon abgerechnet. Unser Freund hat Gouverneur Hahl nur um wenige Tage verpasst. Der Unglückliche war am Schwarzwasserfieber erkrankt und hatte das Schutzgebiet auf dem italienischen Passagierschiff Regia Nave Pasticcio Richtung Singapore verlassen, wo er sich von Kopf bis Fuß in kalte, nasse Essiglaken gewickelt mit chininhaltiger Limonade auszukurieren hoffte. Das Schwarzwasserfieber ist eine Folgeerkrankung der Malaria, als deren Überträger man seit kurzem die gemeine Stechmücke ausgemacht hat. Nachdem jahrhundertelang gestorben wurde, ohne die geringste Spur, woher oder warum. Noch in Herberts Höhe hatte Hahl wenige Minuten, bevor die Mücke, aus deren erigiertem Stechrüssel die Erreger hinab in seine Blutbahn flossen, während gleichzeitig das kaminrote Gouverneursblut zuckrigem Soma gleich durch das Nervensystem des Insektes pulsierte, ihr kümmerliches Leben unter seiner klatschenden Hand ausgehaucht hatte, Korrespondenz und Gerichtsurteile überflogen und dabei 1,5 Glas tropenwarmen Riesling getrunken. 28. August 1902. Emmerlina Seifert, geborene Taubert, wegen Anstiftung zum Mord an ihrem Ehemann Bernhard Seifert zum Tode verurteilt. Johannes Niedermeyer, ebenfalls wegen der Anstiftung, und Bruno Tänzler, wegen des tatsächlichen Mordes. Alle drei in Altenburg durch Scharfrichter Engelhardt aus Magdeburg mit dem Beil hingerichtet. Er hatte eine Wachsplatte auf den Grammophonteller gelegt, ja. Die Nadel an seine Lieblingsstelle gesetzt. Und während die ersten blechernen Takte von Wagners Ritt der Walküren durch den Salon gepurzelt waren, hatte er die Glieder ausgestreckt und seine Krawatte gelockert. Und just in diesem Moment war das Insekt durch den Türrahmen herangesummt und vom intensiven Geruch der aus den haarischen Poren austretenden Milchsäure, deren Ausdünstung durch den warmen Riesling begünstigt und verstärkt wurde, ganz kirre geworden, hatte die Mücke noch im Anflug die Proboszis ausgefahren, um blind vor Gier an des Gouverneurs sauber ausrasiertem Nacken anzulanden und ihn mit einem kathartischen, crescendohaften Biss zu penetrieren, bevor sie die erlösende Götterdämmerung der Halschen Handfläche erfahren hatte. Und so war das Schwarzwasserfieber in den Gouverneur gekommen. Gestatten Sie mir eine persönliche Frage. Warum meiden Sie den Deutschen Club? Warum sind Sie kein Mitglied? Weil ich partout keine Lust verspüre, mit diesen tumpen, alkoholkranken Pflanzern, die die Mehrheit der Mitglieder des Clubs stellen, privat verkehren zu müssen. Ich möchte mich aber bei Ihnen, Herr Direktor, in aller Form sehr herzlich bedanken, dass Sie mich in Ihrem Hotel gratis und franco logieren lassen. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Verspreche ich mir doch von meiner Tätigkeit als Zwischenagent im Verkehr Queen Emma vis-à-vis August Engelhardt gewisse Vorteile im Herbertshöher Geltungsgefüge. August Engelhardt verkürzt sich die Verhandlungen zum Kauf einer Kokosplantage, indem er ein Dutzend Briefe in die Heimat und an seine Verwandten schreibt, in denen er mit blumigen, überschwänglichen Worten die hinreißende Schönheit der Kolonie anpreist und seine Geistesgenossen anhält, ihn möglichst rasch hier zu besuchen. Ich bin, schreibt er, während er den Blick von der Veranda des Hotels über Herberts Höhe schweifen lässt, mitten in den Verhandlungen zum Kauf einer Plantage. Man stelle sich bitte die Fortschrittlichkeit vor. Eine Frau leitet hier die meisten Geschäfte. Auch stößt sich niemand, auch nur im Geringsten, an meinen langen Haaren und meinem Barte, sodass ich wieder dazu habe, ich die Haare offen zu einen tragen. Überaus sympathischen jungen Seemann im Hotel kennenlernen dürfen, einen gewissen Christian Slütter, mit dem ich mir die eine oder andere ausgedehnte Partie Schach geliefert habe. Bei einer hat sich sogar Solus Rex für ihn ergeben. Auch mehrere gemeinsame Erinnerungen auf dem Wege, sein Kapitänspatent zu erwerben und überlegt, der kaiserlichen Marine beizutreten. Er ist zwar kein Vegetarier, aber die Diskussionen um die Vor- und Nachteile des Fleischverzichts, deren wegen oft der Spielfluss um Stunden unterbrochen wurde, sind so niveauvoll und freundlich verlaufen, dass ich wohl Deutschland nicht so rasch hätte verlassen müssen, wären ähnliche Gespräche mit Nicht-Eingeweihten möglich gewesen. Aber vermutlich trifft man auf solche vorurteilsfreien, weltoffenen Charaktere wie Slütter nur in Übersee. Dem Naturheilkundler Adolf Just, seinen Freunden beim Jungborn und in den verschiedenen Nudistenkolonien der Heimat eröffnet er: Die riesige Wetterlage ist gerade dazu prädestiniert, dem Sonnenfreunde zur Zufrieden und Vollkommenheit zu gereichen. Die allnachmittäglichen sturzbachähnlichen Regenschauer lässt er in diesen Zeilen unerwähnt. Ja, die tropische Strahlung des Zentralgestirns wirkt sich so positiv auf Gemüt und körperliche Verfassung aus, dass ich bereits ab dem zweiten Tage meiner Anwesenheit barfuß und nur mit einem Wickeltuch um die Lenden bekleidet meine Spaziergänge durch die Hauptstadt des Schutzgebietes unternommen habe. Dies entspricht absolut nicht der Wahrheit. Gleichwohl muss August Engelhardt in Schutz genommen werden vor den Behauptungen, er sei ein Lügner und habe seine zukünftigen Besucher, es sollten nicht wenige sein, die seinem Ruf folgen werden, unter Angabe verdrehter und unwahrer Tatsachen in die Südsee gelockt. So fühle ich durchaus den Drang, mich auszuziehen und meine Haut dem seelenwärmenden Licht zu präsentieren. Allein ich befinde mich in besagten Verhandlungen zum Erwerb einer Plantage mit Geldern, welche ich gar nicht besitze. Und so ist er doch Pragmatiker genug, seine Überzeugungen, Kleidung und Nahrung betreffend, nicht sofort allen in Herbertshöhe offenzulegen. Man macht schließlich keine Geschäfte mit nackten Langhaarigen. Die Villa Gunantambu, der hölzerne Palast von Frau Forsyth, liegt ein paar Gehminuten vom Herbertshöhe Ortsschild entfernt. Sie selbst sitzt auf der Veranda, ein bunt besticktes Leinentuch um die schmalen, hübsch gebauten Schultern drapiert und lässt sich mittels einer komplizierten mechanischen Vorrichtung Luft zufächern. Engelhardt. August Engelhardt aus Nürnberg. Ich nehme an, Gouverneur Hahl hat Sie über meinen Besuch und mein Vorhaben in Kenntnis gesetzt. Oh ja, das hat er. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Engelhardt setzt sich. Emma Forsyth klatscht in die Hände. Ein Diener bringt Tee und Gebäck. Frau Forsyth, obgleich Halbblut, spricht ein ausgezeichnetes, man möchte fast sagen, ein überperfektes Deutsch. Nehmen Sie, bitte. Kalter Tee und etwas Gebäck. Und diese kleinen gewürfelten Fruchtstücke, die der Koch mit Zahnstochern fixiert hat, sind Mangosteen. Die müssen Sie probieren, mein lieber Herr Engelhardt. Sehr köstlich. Um nicht unhöflich zu wirken, nimmt Engelhardt wenige Mundvoll davon. Alsdann weist Frau Forsyth, hauptsächlich um die Konversation in Gang zu bringen, denn ein Blick auf den mageren, jungen Mann genügt ihr, um ihn als schüchternen, dem Leben etwas abgewandten Zeitgenossen einzuordnen, auf die neben ihrem Holzpalast wachsenden Kasuarinenbäume hin, dicht mit Flugkunden behangen, die wie Kokons an den kahlen Ästen baumeln und gelegentlich kreischend mit den Flughäuten um sich schlagen. Bei großer Hitze urinieren diese Tiere über ihre eigenen Flughäute. Und die beim Flattern entstehende Verdunstungskälte sorgt dann für den gewünschten Kühleffekt. Engelhardt räuspert sich und lächelt verlegen. Aus seiner Gurgel rasselt ein undefinierbarer Misston. Die Frau schüchtert ihn ein. Ist sie doch, obwohl längst jenseits der 50 und trotz ihrer Leibesfülle eine höchst attraktive Frau, die es versteht, ihre schmeichelhafte Mimik mit knappen, aber resoluten Bewegungen aufs Eindrucksvollste zu vervollständigen. Es mag gut sein, dass Engelhardt sich zu sehr beeindrucken lässt. Die Geschäftsfrau Emma Forsyth würde ja dort nicht sitzen, wäre sie nicht dreimal so raffiniert wie ihre männlichen Kollegen. Er druckst ein wenig herum, erwähnt zögerlich den Briefwechsel mit Gouverneur Hahl, und erläutert dann sein Vorhaben, die Früchte der Kokospalmen zu ernten. Und mit den Nebenprodukten Handel zu treiben, also nicht nur mit der Kobra. Ich will auch Cremes und Öle herstellen und sie ansprechend etikettiert ins Reich senden. Selbst ein Shampoo zu erfinden, schwebt mir vor. Auch und überhaupt bin ich nach Deutsch-Neuguinea gekommen, um eine Art Kommune zu errichten, die der Kokosnuss huldigen will. Queen Emma überhört den letzten Satz Engelhardts, der ohnehin etwas leiser vorgetragen wurde als seine Pläne zur wirtschaftlichen Ausbeutung von Kokos nucifera. Eine Plantage wollen Sie kaufen. Ich habe genau das Richtige für Sie. Eine kleine Insel. Doch wollen Sie nicht eventuell erst das Inland erkunden und darüber nachdenken, ob Ihnen dort, allerdings an einer schwer zugänglichen Stelle, eine Plantage großen Ausmaßes gefallen könnte? Je nach Witterung 4 bis 5 Tagesreisen, also gut 100 Kilometer in Vogelfluglinie von Herbertshöhe entfernt, liegt eine Kokospflanzung von 1000 Hektar, dessen Besitzer, ja, man muss es ohne zu zögern aussprechen, wahnsinnig geworden ist und sich, seine Familie und 3 schwarze Arbeiter mit Pech übergossen und angezündet hat. Diese Plantage ist, wenn man ihre Größe bedenkt, fast ganz umsonst zu übernehmen, da das in einem Zustand vollständiger geistiger Verrohung geschriebene Testament des Pflanzers nicht anerkannt werden kann. Bringt sie alle um, war darin zu lesen. Und die Besitzungen somit an das Deutsche Reich fallen, namentlich an die Firma Forsyth & Company, deren Leiterin hier vor Ihnen sitzt. Ja. Das Eiland Cabacon weist dagegen lediglich 75 Hektar Kokos auf. Dafür befindet es sich nur wenige Seemeilen von Herberts Höhe entfernt, im etwas nördlich gelegenen Neulauenburg-Archipel. Eine Insel hat den Vorteil, dass sie sowohl übersichtlich ist, als auch leicht zu bewirtschaften. Man muss die Kokosnüsse lediglich ernten und bearbeiten, kann dann den Ertrag mit Booten transportieren, in Herberts Höhe zum Verkauf anbieten und muss nicht, wie im Falle der großen Plantage im Inland, für die Ausbeute den mühsamen und gefahrvollen Weg durch den Dschungel nehmen. Überhaupt, was für eine Insel! Jedes Jahr schicken die Einwohner von Cabacon ein mit Muschelgeld beladenes und mit grünen Blättern verziertes Kanu aufs Meer hinaus, um die Fische für ihre im vorigen Jahr gefangenen Verwandten mit Geld zu entschädigen. Und eine besondere Tradition gibt es bei Hochzeiten. Eine Kokosnuss wird über den Köpfen des Paares gebrochen und die Kokosmilch über ihnen ausgeschüttet. Das Eiland kostet 40.000 Mark. Die riesige Pflanzung im Inland ebenfalls. Nun, also, diese beiden Offerten kann ich Ihnen machen. Sehen Sie sich beide bitte erst an, bevor Sie sich entscheiden. Engelhardt atmet hörbar aus. Die Plantage des Wahnsinnig Gewordenen ist zwar um ein Vielfaches günstiger, aber durch meine Beschreibung der dortigen Umstände für ihn mit so schlechtem Kismet behaftet, dass Herr Engelhardt das Eiland Cabacon wählen wird. Schlussendlich bin ich eine Geschäftsfrau und wenn dieser junge Sonderling... Denn sie hatte sehr wohl gehört, dass Engelhardt einen Kokosnussesserorden gründen will. Und natürlich hat auch Gouverneur Hahl schon von ihm berichtet. Wenn also dieser junge Sonderling sein Geld bei mir lassen will, dann bitte sehr. Außerdem, ja, ich mag ihn. Wie er dort sitzt, bärtig, asketisch, mit dieser unmöglichen Frisur und den wasserblauen Augen, mager wie ein Spatz. Unwillkürlich muss sie an einen lange zurückliegenden Italienbesuch denken. Es ist mir, als hätte ich ihn dort schon einmal gesehen. Nur wo? Doch, natürlich, das ist es. Beim florentinischen Meister Fra Angelico auf seinen Darstellungen des Heilands Jesu Christi als Märtyrer. August Engelhardt ist dem Erlöser auf diesen Porträts wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie lächelt vergnügt und versinkt ein paar Sekunden in diesem goldenen, lange vergangenen Nachmittag nach dem Besuch der Kirche San Marco, in jenem verschwiegenen Schäferstündchen in der kleinen Pensione unweit des Arno. Noch Tee? Nein, danke. Ich werde die Insel unbesehen nehmen. 16.000 Mark zahle ich in bar und für den Rest beleihe ich, wenn es Ihnen beliebt, meine eigene Produktion. Queen Emma denkt nicht lange nach. Hier kommt ein zartes Jesulein zu mir, das ohne zu handeln 16.000 Mark für ein wertloses Inselchen zahlen will und dann noch, rasch grob gerechnet, sich 2 Jahre verpflichten will, seine gesamten Erträge mir zu überschreiben und all dies für ein Stückchen Land, das ich einem Tolleihäuptling für 2 alte Gewehre, eine Kiste Beile, 2 Segel und 30 Schweine abgeschwatzt habe. Sie streckt ihre Hand auf bezaubernde Weise aus, ohne aufzustehen. Engelhardt ergreift sie und sie schlagen ein. Ein Vertragswerk wird vorbereitet, Kopien hin und her geschickt zwischen der Villa Gunantambu und dem Hotelfürst Bismarck. Von Hoteldirektor Hellwig, der seine rotgeäderte Nase und sein eines Ohr nur zu gerne in alles hineinsteckt, heimlich durchgelesen. Von mir signiert und mit tintenblauem Daumenabdruck versehen. Auch habe ich einige Gläser Jod, 3 Moskitonetze und 2 Stahlbeile gekauft, sowie veranlasst, dass mir meine Bücherkisten nachgesandt werden. Sonst nimmt Engelhardt nichts mit hinüber aus dieser prosaischen Welt in die seine. Die Sonne scheint, ach, wie sie scheint. Die Überfahrt mit der Dampfbarkasse nach Miyoko verläuft schnell und eindruckslos. Er besteigt ein Segelkanu, das auf dem Strand für ihn deponiert liegt. 2 Eingeborene kommen mit. Man schweigt. Engelhardt nimmt auf der Hinterbank Platz, streift Sandalen und Strumpfsocken ab. Und mit einer einzigen Vorwärtsbewegung kreuzen sie nach Kabakon unter vollem Segel, das sich im Ostwind prächtig bauscht. Eine eigene Insel zu besitzen, auf der in freier Natur die Kokosnuss wächst und gedeiht. Es ist Engelhardt noch gar nicht vollständig ins Bewusstsein vorgedrungen. Doch jetzt, da das kleine Boot vom offenen Ozean in das stillere, transparente Gewässer einer kleinen Bucht gleitet, deren hell gezauberter Strand von majestätisch hochragenden Palmen umsäumt ist, beginnt sein Herz auf und nieder zu flattern wie ein aufgeregter Sperling. Meine Güte, das ist nun wirklich meins. Dies alles. Er springt vom Kanu ins Wasser, wartet die restlichen Meter an den Strand und fällt auf die Knie in den Sand. So überwältigt ist er. Und für die schwarzen Männer im Boot und die paar Eingeborenen, die sich mit einer gewissen phlegmatischen Neugier am Strand eingefunden haben. Einer von ihnen trug gar, als parodiere er sich und seine Rasse, einen Knochensplitter in der Unterlippe. Für sie sah es aus, als sei es ein frommer Gottesmann, der dort vor ihnen betete. Während es uns Zivilisierte vielleicht an eine Darstellung der Landung des Konquistadoren Hernán Cortés am jungfräulichen Strande von San Juan de Ulua erinnert, allerdings gemalt, falls dies denn möglich wäre, abwechselnd von El Greco und Gauguin, die mit expressivem, schartigem Pinselstrich dem knienden Eroberer Engelhardt abermals die asketischen Züge Jesu Christi verleihen. So sieht die Besitznahme der Insel Kabakon durch unseren Freund ganz unterschiedlich aus. Je nachdem, von welcher Warte aus man das Szenario betrachtet und wer man tatsächlich ist. Diese Splitterung der Realität in verschiedene Teile war indes eines der Hauptmerkmale jener Zeit, in der Engelhardts Geschichte spielt. Die Moderne war nämlich angebrochen. Die Dichter schrieben plötzlich atomisierte Zeilen. Grelle, für ungeschulte Ohren lediglich atonal klingende Musik, wurde vor kopfschüttelndem Publikum uraufgeführt, auf Tonträger gepresst und reproduziert. Von der Erfindung des Kinematografen ganz zu schweigen, der unsere Wirklichkeit exakt so dinglich machen konnte, wie sie geschah. Zeitlich kongruent, als sei es möglich, ein Stück aus der Gegenwart herauszuschneiden und sie für alle Ewigkeiten als bewegtes Bild zwischen den Perforationen eines Zelluloidstreifens zu konservieren. Alles dies aber berührte Engelhardt nicht, da er ja gerade auf dem Weg war, sich nicht nur der allerorten beginnenden Moderne zu entziehen, sondern insgesamt dem, was wir Nichtgnostiker als Fortschritt bezeichnen, als, nun ja, die Zivilisation. Engelhardt tat einen entscheidenden Schritt nach vorne auf den Strand. In Wirklichkeit war es ein Schritt zurück in die exquisiteste Barbarei. Die erste Hütte wurde nach Art der Eingeborenen errichtet. Nun erschien erstmals ein vielleicht 13-jähriger Junge, der schüchtern, aber dickköpfig gegen Nachmittag durch die Mangroven gestapft kam. Und dann nicht mehr von meiner Seite weg. Wie ist dein Name? Ha? Makedi. Sechs Männer kamen, schenkten mir Früchte und stillten meinen Durst. Man gab mir ein Lendentuch. Ich zog mich nackend aus. Sie hüllten meinen Unterleib damit ein und verknoteten die Enden unterhalb meines Bauchnabels. Die Sonne sticht mit erbarmungsloser Vehemenz vom Himmel. Bald sind seine Schultern rot verbrannt. Morgen früh wird man sehen, wie ein Bett zu zimmern sei. In der ersten Nacht lag ich auf dem Sandboden, den ich selbst in meine Hütte auf den morastigen, immer noch leicht feuchten Lehmboden hineingeschaufelt hatte. Als er hunderte Moskitos gewahr wird, die es sich auserkoren haben, seine Haut mit dutzenden, äußerst schmerzhaften Stichen zu malträtieren. Hilflos und kümmerlich schlägt er im Dunkeln nach ihnen und zündet dann eine Kokosfasermatte an, deren starke Rauchentwicklung zwar erfolgreich die Mücken aus seiner Hütte verjagt, ihn aber ungezügelt husten lässt und ihm erstickende Tränen in die brennenden Augen treibt. Am nächsten späten Nachmittag entsann ich mich der aus Herberts Höhe mitgebrachten Moskitonetze. packte eines aus der Kartonage, entfaltete es und hängte es mit großer Umsicht an die Wände und Decke meiner Bastelhütte. Er fürchtet sich in höchstem Maße vor dem Fieber. Ich hoffe inständig, dass ich gestern Nacht nicht von einem infizierten Insekt gestochen wurde. Andererseits ist dies eben der Preis, den man hier zu zahlen hat. Im Fränkischen gibt es wenige Krankheiten, deren Verlauf so entsetzliche Auswirkungen zeitigt. Dafür muss man aber dort unter einer Durchseuchung des Geistes leiden, einer inneren, unheilbaren Morschheit, deren zersetzende Kraft sich wie ein Krebsgeschwür durch die Seele zu fressen vermöchte. Anfangs ist es beileibe nicht Engelhards Absicht, sich zu gebärden wie ein besonders gestrenger Inselkönig. Doch eines Spätnachmittags erwartet ihn folgende Szenerie. Auf einer Lichtung hatte Makeli ein pechschwarzes Ferkel eingefangen, das am Schwanz herbeigezerrt wurde. Ein junger Mann trat hinzu, hob seine schwere Holzkeule und ließ sie krachend auf den Kopf des Borstentieres niedersausen, das sofort mit einem erbärmlichen Quieken tot zusammenbrach. Nun fielen 3, 4 schwarze Frauen über das Schwein her, öffneten mit einer scharfen Scherbe dessen Leib, warfen die Eingeweide zur Seite und kratzten das Innere kundig aus. Ich trat beherzt dazwischen. Dabei rutscht er auf einem Stück Darm aus und fällt bäuchlings in die sandige Blutlache. Dies ist nebenbei bemerkt seine Rettung. Denn anstatt den schmächtigen Weidmann das gleiche Schicksal wie das Schwein ereilen zu lassen, der Bursche mit der Keule ist bereits einen Schritt vorgetreten, beginnen alle auf der Lichtung aus vollstem Halse über Engelhards Kapriole zu lachen. Am nächsten Morgen stehen an die 40 Männer vor Engelhards Hütte. Wir wollen für dich arbeiten. Wir wollen bei dir in Lohn und Brot stehen und die Kokosnüsse von den Bäumen sammeln. Engelhard stellt sich auf ein Stück Treibholz. Ich bin kein Missionar, um Himmels Willen. Ich bin kein Missionar. Ich freue mich, dass ihr fleißig sein wollt und ich werde euch immer pünktlich bezahlen. Die Kokosnuss und die Palme sind heilig und ich gedenke mich nur von ihr zu ernähren. Deshalb dulde ich in meiner Nähe kein Fleisch und verlange auch von meinen Arbeitern... Hier hielt ich kurz inne. Ging ich vielleicht zu weit? Zumindest während der Arbeit auf meiner Plantage kein Schweinefleisch und keine Hühner zu essen. Simsen, Eier, erlaubt uns rauchen und schnappen. Es sind jetzt genug der Fragen. Mit einem Schlag schien ich meine Furcht besiegt zu haben. Die Furcht vor dem Ungewissen. Meine Angst davor, nicht genug Geld oder Nahrung zu haben. Davor, was meine Mitmenschen von mir denken. Die Angst, ich würde lächerlich scheinen. Angst vor der Einsamkeit. Angst davor, ungeliebt zu sein oder das Falsche zu tun. All dies ist von mir abgefallen. Wie die Kleidung, die ich nicht mehr trage. Selbst den Wickelrock nimmt er nun auf seinen Strandspaziergängen ab. Zögerlich zuerst, dann mit immer größerer Selbstverständlichkeit. Ich lebe in einer makellosen Splendid Isolation. Keiner nimmt von meiner Nacktheit auch nur die geringste Notiz. Gemeinsam mit dem jungen Makeli streife ich nackt über die Insel, nur einen Sack über der Schulter. Makeli hat mir gezeigt, wie man sich mittels eines Kokostaues, das um den Leib geschlungen wird, den Stamm bis in die Krone hinaufhebeln kann, um dort, ein Messer in den Händen, an all die köstlichen Nüsse zu kommen, die sich nicht durch Abrütteln allein zu Fall bringen lassen. Nach Einbruch der Dunkelheit setze ich mich mit Makeli auf den Sandboden meiner Hütte und lese dem Jungen im Lichte einer Kokosöllampe aus einem Buch vor. Mag warm im Bette liegen, eine deutsche Übersetzung von Dickens' Great Expectations. Und allmählich scheint sich der junge Insulaner an die fremde Sprache zu gewöhnen und unsere allabendlichen Vorlesestunden regelrecht herbeizusehnen. Engelhards Eingeborene arbeiten überaus tüchtig. Die Nüsse werden mit großen Fangkörben eingesammelt, in Scheiben geschnitten und auf gezimmerten Gerüsten durch ein Regendach aus Palmblättern geschützt, an der Sonne getrocknet, dann in einer prähistorisch anmutenden Mühle, die aus wenig mehr als grob behauenen Felsblöcken besteht, zu Öl gepresst, das wiederum in Holzfässer gefüllt und mit der Engelhardtschen Segelkanuflotte zu uns nach Herbertshöhe verbracht wird. Hier wird es durch Filtern und Erhitzen verfeinert und in Flaschen abgefüllt, die sich Engelhardt von meiner Firma, der Forsyth & Company, geliehen hat. Ab und an ankert draußen vor dem weiß bebrandeten Bogen des Riffs ein Frachtschiff und nimmt die unverarbeitete Kobra an Bord. Seine Arbeiter bezahlt Engelhardt wie versprochen pünktlich. Anfangs verlangen sie, dass er ihren Lohn in Muschelgeld oder Tabak ausbezahle. Als sie erfahren, was man sich in Herbertshöhe alles anschaffen kann, muss es die Mark sein. Um kein deutsches Geld auf seinem Eiland verstecken zu müssen, stellt er ihnen einfache Schuldscheine aus, die er signiert und zur Einlösung in der Hauptstadt anempfiehlt. Und alle zwei Monate kommt er im Wickelrock selbst herüber und bezahlt unter den missbilligenden Blicken der weiß gekleideten Pflanzer und ihrer Gattinnen die Schulden seiner Arbeiter. Wann tauchte unser Freund eigentlich das erste Mal an die Oberfläche der Weltenwahrnehmung? Wir sehen ihn abermals in einem Zuge etwa, nun aber von Nürnberg nach München reisend, dort hinten ist er doch, stehend. Dritter Klasse, die schmale, für sein junges Alter schon recht sehnige Hand auf einen Wanderstock gestützt. Das alte Jahrhundert neigt sich unwirklich rasch seinem Ende zu. Eventuell hat das neue Jahrhundert auch schon begonnen. Es ist fast Herbst. Engelhardt trägt, wie aller Orten in Deutschland, wenn er nicht nackt ist, ein langes, helles, baumwollenes Gewand und römisch anmutendes, geflochtenes, nicht aus Tierleder gefertigtes Schuhwerk. Seine Haare, beiderseits des Antlitzes offen getragen, reichen hinunter bis zum Sternum. Über den Arm trägt er einen Weidenkorb mit Äpfeln und Pamphleten darin. Engelhardt ist kein politisch interessierter Mensch. Die großen Umwälzungen, die das Deutsche Reich in diesen Monaten durchmisst, lassen ihn völlig kalt. Zu weit entfernt schon hat er sich von der Gesellschaft und ihren kapriziösen Launen und politischen Moden. Nicht erste Weltfremde, sondern die Welt ist ihm fremd geworden. Im vormittäglichen München angekommen, besucht er in Schwabing seinen Genossen Gustav Nagel. Langhaarig wandeln sie, in Leinentücher gewickelt, unter dem lauten Spott der Bürger über den spätsommerlichen Odeonsplatz. Die Feldherrnhalle, jene florentinische Parodie dort drüben, kaum eines Blickes gewürdigt, steht mahnend, ja beinahe lauernd im spektralen Münchner Sommerlicht. Nur ein paar kurze Härchen noch, dann wird endlich auch Ihre Zeit gekommen sein. Eine tragende Rolle im großen Finsternistheater zu spielen. Mit dem indischen Sonnenkreuz eindrücklich beflaggt wird, als dann ein kleiner Vegetarier eine absurde schwarze Zahnbürste unter der Nase, die 3-4 Stufen zur Bühne. Ach, warten wir doch einfach ab, bis sie in äolischem Moll düster anhebt, die Todessymphonie der Deutschen. Komödiantisch wäre es wohl anzusehen, wenn da nicht die unvorstellbare Grausamkeit folgen würde. Gebeine, Exkreta, Rauch. Vorbei an Berlin durchmisst er das Kaiserreich mit Schnellzügen, umfährt links jenen gigantischen, monströsen Ameisenhügel und besteigt eine Bahn nach Danzig, auf Holzbänken schlafend, geduldig Verbindungen abwartend, abermals umsteigend, immer wieder, erreicht dann Königsberg, Tilsit, fährt nun wieder nordwestlich Richtung Kleinwittau. Dort, vom Zug im ostpreußischen Memel ausgespuckt, Stab und Beutel geschultert, spaziert er durch vom Nordwind durchpustete Birkenhaine, marschiert südlicherweise auf die Näherung, weiter wandernd. Ob vielleicht hier des Deutschen Seele herstammt, hier von diesem unendlich melancholischen, 100 Kilometer langen, sonnenbeschienenen Dünenstrand. An dem er sich etwas scheu zuerst, dann zunehmend selbstsicher auszieht, sein Gewand und seine Sandalen in eine Sandmulde legt. Es ist nun früher Abend und sich und seine Nacktheit Vor einem in einiger Entfernung schlendernden, in feines weißes Tuch gekleideten Sommerfrischlerpaar verbergend, er Redakteur des Simplicissimus, leicht ironischer Zug am Munde unterm Schnauzbart, gestikulierend, sie freigeistige, ihm nickend zustimmende Mathematikerstochter in selbstentworfenem Kleide, nun bis lange nach Verschwinden des Paares und dem Herabsinken der Dunkelheit hinaus aufs Baltische Meer starrt. Ich werde für immer und alle Zeiten in die deutschen Überseegebiete im stillen Ozean reisen. Niemals zurückkehren. Nimmermehr. Da ist der Kret. Erbarmung. Und später noch? Des Morgens kommen drei Polizisten mit Säbeln und zementieren Engelhards Entschluss. Absohne, aber sofort. Bis in Dalli. In Memel hat noch am Abend der Redakteur, der den Nudisten am Strand sehr wohl gesehen, Anzeige erstattet. So, Herr hier, Sie will also Anzeige erstatten. Herr? Mann, Thomas. Thomas, Mann. Da liegt ein langhaariger Vagabund in den Nährungen herum. Splitterfasernackt, kaum 3 Kilometer südwärts den Dünenstrand hinunter. Ich habe meine Verlobte geschickt in einiger Entfernung um den Delinquenten herum manövriert, sie im entscheidenden Moment abgelenkt, indem ich ihr eine Schar Zugvögel am Horizont gezeigt habe. Und es ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Man muss ihn festnehmen. Hängere sich was um und verdecke seine Blöße. Engelhard erwacht. Man wirft eine zerlumpte Decke hin. Jetzt jeden ab nach Memel. Da war sie eine der Dammlichkeiten schon und Triebe. Öffentliches Ärgernis habe sie erregt. Das ist doch das geringste Vergorene, weswegen man sie anklage wart. Sie lorbar sie! Einer der Gendarmen, er ist nicht der hellste, stellt Engelhard, kaum hat sich dieser berappelt, die kratzende Armeedecke umgewickelt und ist aufgestanden, ein bestiefeltes Bein, sodass er stolpert und erneut nach vorne in den Sand fällt. Boshaftes Gelächter. Im Grunde sind alle drei nicht die hellsten. Als er so vor ihnen am Boden liegt, steigt ihnen eine animalische Lust an der Unterdrückung zu Kopfe. Denn es sind beflissentliche deutsche Untertanen. Sie beginnen, ihn zu treten und mit Fäusten zu bearbeiten. Der Anführer schlägt ihm mit demselben Knauf auf den Rücken, der Engelhard sich zu einem Knäuel zusammengerollt hat, um den Schlägen zu entgehen. Er flüchtet sich in eine weiß schäumende, surrende Ohnmacht. Der Redakteur und seine Braut sind noch tagsüber Richtung München abgereist. Der Vorfall ist schon fast vergessen. Man sitzt sich im Speisewagen des angrenzenden Waggon-Lit gegenüber. Die Konversation verläuft nicht eben fließend. Sei es aus Müdigkeit oder gar aus bereits jetzt antizipierter, nach Jahren der Ehe einsetzender Langeweile. Der Blick des Redakteurs fällt leicht unenthusiasmiert nach links durch die sich verdunkelnde, von Minute zu Minute spiegelähnlicher werdende Zugscheibe hinaus auf die verblassende ostpreußische Ebene und er wird plötzlich der fast knabenhaft schmalen Schultern des gestern am Strande liegenden nackten jungen Mannes gewahr. Und er erkennt in diesem Augenblick den eigentlichen Grund, weswegen er Anzeige erstattet hat. Und dass sein gesamtes zukünftiges Leben von einer schmerzhaften Selbstlüge überlagert sein wird? Sein Muss, deren Gewaltigkeit alles verfärben wird bis zu seinem Todestag. Die noch ungeborenen Kinder, die Arbeit, denn in ihm reifen mehrere Romane. Das jetzt noch amüsierte Verhältnis zum Ideal seiner eigenen Bürgerlichkeit und die nun schon einsetzende Abscheu vor den auf dem Speisewagentisch gefalteten, in eleganter Ruhe liegenden Händen seiner geduldig lächelnden Verlobten, die ihrerseits in jahrzehntelanger Ahnungslosigkeit verharren wird, obgleich natürlich ihr eigener Hang, sich mit einer gewissen Unweiblichkeit zu geben und zu kleiden, der jungen Frau vielleicht jetzt schon am Anbeginn ihrer Beziehung einen Anhaltspunkt vis-à-vis den tatsächlichen Neigungen ihres Anversprochenen hätte geben können. August Engelhard, der angeklagt der Landstreicherei und der Unsittlichkeit, die durchaus qualvoll zu nennende Nacht auf einer harten Holzbank verbringt, kommt am Nachmittag des nächsten Tages frei. Eine Abordnung von Bürgerrechtlern hat den weiten Weg aus Danzig nicht gescheut. Unter ihnen befindet sich ein am Leipziger Reichsgericht zugelassener Advokat, der, sich zur Arrestzelle Zugang verschaffend, lediglich einen kurzen Blick auf Engelhardt und seine Blessuren wirft und sofort den Memeler Schutzmännern eine Philippika um die Ohren dröhnt. Sie können froh sein, wenn Sie sich am Abend noch im Amt befinden und nicht schon in Ketten, entehrt und ihren Uniformen für immer entsagt, unterwegs in ein Verlies des speziellen Polizeipurgatoriums, wo auch immer sich dies befinden möge. Die vollends überforderten Gendarmen flattern aufgeregt durch die Amtsstube und beeilen sich, Engelhardt sofort freizugeben. Fast tragen ihn dann die Bürgerrechtler auf Händen aus der Memeler Wache. Engelhardt wird in ein erster Klasseabteil der preußischen Staatsbahn nach Berlin manövriert. Man bettet ihn auf kühlende Laken und schiebt ihm zwei Daunenkissen unter den Kopf. Als Engelhardts Danziger Zug im schlesischen Bahnhof einfährt, ist es, als stecke man eine Nadel in einen Luftballon. Binnen Minuten platzt die seit Wochen herrschende Hitzeblase. Türmende Wolken ziehen herauf, stapeln sich über der Stadt. Augenblicklich gießt und schüttet es in ungeahnten, schier unmöglichen Fluten. Ein Regenschirm aus leichtem Musselin nutzt da herzlich wenig. Man hüllt sich in schwarz gummierte Regencapes, deren für die Lackierung benötigtes Kautschuk samt und sonders aus den bestialischen Sklavenpflanzungen Belgisch-Kongos importiert wird. Und schreitet schräg stolzierenden Krähen gleich gegen den prasselnden Regen, der bald von seitwärts weht, bald von oben schüttet, bald von hinten anschiebt. Die Stadt ist eine einzige Baustelle. Mannstiefe Löcher verhindern das geordnete Vorwärtskommen. Nun laufen diese auch noch mit Brackwasser voll. Sibirische Händler bieten ihren durchnässten Tand auf dem Alexanderplatz an. Dort gibt es auch eine äußerst preiswerte, meist aus Abfällen und schimmligem Mehl bestehende Bratwurst, die im Regen sofort zerfällt. Die Elektrische schiebt sich ächzend und funkenschlagend an anständigen Bürgern vorbei. Himmelwärts reckende, triefende, eiserne Kähne aller Orten. So empfängt ihn Berlin, jene in den märkischen Sand eingerammte Reichshauptstadt, spielende Provinzmetropole. Mein Entschluss steht fest. Dieser vergifteten, vulgären, grausamen, vergnügungssüchtigen, von innen heraus verfaulenden Gesellschaft, die lediglich damit beschäftigt ist, nutzlose Dinge anzuhäufen, Tiere zu schlachten und des Menschen Seele zu zerstören, adieu zu sagen. Für immer. Ein paar Haltestellen weiter am Alexanderplatz lehnt ein durchnässter Berliner an einer Hauswand und isst mesmerisiert kauend eine jener labberigen Bratwürste. Das gesamte Elend seines Volkes steht ihm ins Gesicht geschrieben. Die überfettete Gleichgültige Trostlosigkeit, das graue Lamentat seiner borstig geschnittenen Haare, die öligen Wurstsprenkel zwischen seinen groben Fingern. Eines Tages wird man ihn so malen, den Deutschen. Engelhardt, ebenso hypnotisiert, fixiert ihn, während die Bahn durch die Wasserwand vorbeirattert. Für eine Sekunde ist es, als ob ein glühend heller Strahl die beiden verbindet. Erleuchteter und Untertan. Da wir uns nun bemüht haben, von der Vergangenheit unseres armen Freundes zu erzählen, werden wir im Folgenden einige Jährchen überspringen und August Engelhardt dort wieder aufsuchen, wo wir ihn verlassen haben, splitternackt am Strande spazierend, an seinem eigenen Strand, wohlgemerkt. In den Kolonien zählt man die Zeit der jeweiligen Weltzone, während auf dem Eiland Kapakon gewissermaßen eine Zeit außerhalb der Zeit herrscht. Engelhardts Uhr nämlich, die er sich auf ein ihm als Nachttisch dienendes Stück Treibholz gestellt hat und mit schöner Regelmäßigkeit mittels eines kleinen Schlüssels aufzieht, ist durch die Einwirkung eines einzigen Sandkornes in zeitlichen Verzug geraten. Die Retardierung ist dergestalt, dass die Uhr nicht einmal eine Sekunde am Tag verliert. Dennoch nagt und bohrt etwas an Engelhardt, der sich von einer korrekten Zeitangabe so etwas wie einen sicheren Halt im Raume verspricht. Ich existiere ganz im ätherischen, kosmischen Präsens. Müsste er dies aber verlassen, so hieße das für ihn, aus der Zeit zu treten. Sprich, wahnsinnig zu werden. Dass in der fernen Schweiz ein anderer junger Vegetarier bei einem Patentamt beschäftigt, just in diesem Moment den theoretischen Unterbau für seine Dissertation zusammenträgt, deren Inhalt wenige Jahre später nicht nur das gesamte bisherige Wissen der Menschheit auf den Kopf stellen wird, sondern gewissermaßen die Warte, von der aus man die Welt und dieses Wissen wahrnimmt, auch die Zeit, ist Engelhardt gleichsam unbekannt. Als er also darüber nachdenkt, ob seine Uhr nicht etwa langsamer läuft, hat er plötzlich das Gefühl, er würde nach hinten fallen. Ein schmerzhafter, bohrender Stich im linken Oberarm fährt in ihn dort, beim Herzen, so als übermanne ihn tatsächlich in seinen jungen Jahren ein Schlaganfall. Deutlich sieht er die dahintickende Uhr, seine inzwischen konstruierte Bastliege und das darüber mit einem Kokostau befestigte Moskitonetz. Schon fällt er in die Zeit hinab, bis sich vor seinen Augen erst schemenhaft, dann ganz und gar deutlich scharf gestochen, nicht nur die kanariengelb und violett gestrichenen Wände seiner Kinderstube manifestieren, sondern auch die wohlriechende Erscheinung seiner Mutter, die sich mit besorgt herausgeschobener Zungenspitze über ihn beugt und seine heiße Stirn mit einem geeisten Baumwolllappen bearbeitet. Seine Mutter ist nicht nur zu sehen, sondern auch tatsächlich zu empfinden, als sei sie nicht längst tot, sondern im höchsten Maße präsent und unendlich. Die grenzenlose Liebe, die er für sie fühlt, ist in der Tat eine kosmische, eine göttliche Wahrnehmung. Schau mal, mein kleiner lieber Spatz, das wird dir gut tun. Und weißt du was? Wir werden jetzt beide, du und ich, nach draußen auf unsere schöne große Terrasse gehen. Die kühle Luft wird dir gut tun. Komm, steh auf. Vorsichtig. So ist gut. Du bist doch schon ein großer Junge. Und schau, wie der Mond schön strahlt. Die Mutter führt ihn nach draußen auf die Terrasse des Elternhauses. Und er riecht die ihren schweren Duft verströmenden Rosenstöcke, die sich unten im Garten ranken. Mitten in der Nacht ist es, die sommerlichen Grillen veranstalten ihr somniferes Nachtkonzert. Da deutet die Mutter zum Himmel, um ihm jenes immense Feuerrad zu zeigen, das sich dort oben am dunklen Firmament dreht. Es erscheint dem Kind wie ein alles verschlingender, grausam hungriger, unersättlicher Mund. Zitternd vor Angst verschließt er die Augen vor dem ungeheuerlichen, brennenden Menetekel, das Gesicht im Busen der Mutter verbergend, dessen wohlige Fülle ihn augenblicklich noch tiefer fallen, will sagen, weiter den Strom der Zeit hinauftreiben lässt, bis er in einem Kinderwagen zu liegen kommt, mitunter unbeweglich, da sein Säuglingskörper noch nicht in der Lage ist, sich zu drehen und die Händchen auszustrecken. Jedoch erfüllen sie die bestickten Laken, mit denen man ihn zugedeckt hat. Ja, er nimmt das hellblau karierte Muster eines Häubchens am Rande seines Gesichtsfeldes wahr und sieht über sich die unendlichen Verästelungen eines sommerlichen Kirschbaumes, unter den man den Kinderwagen geschoben hat. Er hört helles Lachen, Gläser, die aneinander gestoßen werden, das Gebell eines Dackels, eine rosafarbene an den Rändern, nachtblau marmorierte Blüte segelt langsam herab und kommt sachte auf seinem Gesichtchen zu ruhen. Unversehens überkommt ihn das blümerante Gefühl, sein Körper würde schweben. Noch früher ist es nun, Eine weiche Oberfläche, die ihn einhüllt, dann der nicht unangenehme Eindruck, man ziehe ihn über einen Bimsstein, nein, über eine ganze vulkanische Fläche aus eben diesem Gestein. Stundenlang schwebt er wenige Zentimeter über jener Fläche, als sei er ein mit Leichtgas gefüllter Ballon, der angesichts der rauen Oberfläche des Gesteins zu zerbersten droht, ist dann aber unter Mühen schafft, sich frei zu machen. Dort ist eine Klippe, ein Ziehen, ein Zurren, endlich fällt er hinab, ein katastrophaler Sturz zur Erde hin, als sei er selbst jene Blüte, die aus dem Baumwipfel herabgegondelt war. Dann wird er wach. Was ich nicht verstehe, Herr Engelhardt, ist, warum liefern Sie nicht, wie all die anderen Pflanzer hier im Schutzgebiet, aus dem gestoppten Kokosöl das Palmin-Kochfett für die in Deutschland sehr gefragte Margarine? Das kommt aus ethischen Gründen überhaupt nicht in Frage. Ich werde mit Sicherheit meinen Landsleuten kein Pflanzenfett liefern, damit sie darin ihr sonntägliches Beefsteak brutzeln. Ach. Das Öl, das seine Arbeiter pressen, wird auf dem Festland in Halbliterflaschen abgefüllt und mit einem ansprechenden Etikett versehen, das sein Profil zeigt. Den Ölveredelungsprozess bezahlt Engelhardt auf Kredit, den ich ihm gewähre. Eine gewissermaßen doppelte finanzielle Vorleistung. Eines Tages wird das Carbacon-Öl, welches sich bereits in Dutzenden von Holzkisten verpackt, in der Forsyth Factory stapelt, schon seine Abnehmer finden. Ich habe zu diesem Zweck schon einige vielversprechende Kontakte in Australien geknüpft. Leider ist es so, dass die Briefe, die er nach Darwin, Cairns und Sydney entsendet, wie es Werbesendungen in aller Welt widerfährt, kurz überflogen und dann gestapelt, in der Mitte durchgeschnitten und als raues Toilettenpapier wiederverwendet werden. Seine Briefe im Besonderen auf dem Personalabort der Assessorstube einer Kupfer- und Bauxitmine unweit von Cairns. Der erniedrigende Umstand des Verbleibs seiner Werbeschriften bleibt Engelhardt verborgen. Hätte er es erfahren, dann wäre er wohl kaum nach Cairns aufgebrochen. Auch kann er nichts von dem großen Unglück ahnen, das später als der Erste Weltkrieg bezeichnet wird. Folgendes ist mir in Cairns, jener queensländischen Goldgräberstadt, widerfahren. Die hölzerne Tür einer Schankwirtschaft wurde aufgestoßen. Ein bärtiger Farbiger, ein pazifischer Insulaner offensichtlich, fiel rücklings auf die Staubstraße. Der Schwarze drehte sich qualvoll um und kroch auf mich zu. Sodann folgte ihm ein Pulk weißer Australier aus dem Lokal, die ihn auf abstoßende Weise mit Fußtritten bearbeiteten, bis jener, der sich der brutalen Schläge der Männer kaum erwehren konnte, blutend und hustend und bewegungslos mit einem ausgestreckten Arm vor mir liegen blieb. Mich daran erinnert, dass ich selbst einmal so geschlagen worden war an jenem Strand im Ostpreußischen, kniete ich mich nun hin und versuchte, das Opfer an den Schultern hochzuheben. Doch die fast bis zur Entmenschlichung betrunkenen Weißen stießen mich grob zurück und riefen Nigger Lover. Mit einem Mal wachsen ihm Flügel des Mutes und er richtet sich auf, eine schmächtige, klapprige Figur gegen 6 oder 7 raue Goldwäsche. So soll man doch nicht mit einem Menschen umgehen! Einer bemerkt nun seinen deutschen Akzent, nennt ihn Dirty Hun und hebt die Fäuste, ihn ebenfalls zu verprügeln. Sie ziehen ab, patriotische Lieder gröhlend, zurück an die Schanktheke der Kantine. Dessen wird, wie es damals im Australischen üblich ist, den Branntwein mit Schwarzpulver und Cayennepfeffer verschnitten hat, um einerseits die Wirkung des Alkohols zu verstärken und andererseits eine feurige Irrspur über den abscheulichen Geschmack seines Wusels zu legen. Kann es nicht sein, dass die Subjekte seiner britischen Majestät, sollte es zu dem Krieg kommen, den sie mir prophezeit haben, das deutsche Schutzgebiet mir nichts, dir nichts, annektieren werden? Kaiser Wilhelmsland, Neupommern, und die kleineren Inseln sind lediglich durch eine Handvoll deutsche Soldaten geschützt. Und gerade die außerordentliche Abgelegenheit und Irrelevanz der Kolonie muss einem bellizistischen Volk, wie die Briten es zweifellos sind, so verführerisch erscheinen wie Himbeerkuchen dem hungrigen Kind. Engelhardt kann wohlgemerkt nichts von dem gigantischen Weltenbrand ahnen, der schon wenige Jahre später unseren Erdenball überziehen wird. Aber seine Sinne sind fortan geschärft. Wenn das Meer ein angelsächsischer Pazifik wird, wird man mich dann weiter gewähren lassen? Auf meinem Kabakon? Wohl kaum. Das kleine Eiland würde vielmehr auch annektiert werden und meine Arbeiter fortan für den englischen König an meinen Kokospalmen Frondienste leisten müssen. Vorbei ist es dann mit dem Deutschen, dem freien Paradies. Während er dies denkt, liegt nebenan, quasi Kopf an Kopf mit ihm und nur durch eine dünne Spanplatte separiert, die den Pensionsräumen als Trennwand dient, ein junger Mann, der ebenfalls scharf nachdenkend in Habitus und Contenance Engelhardt nicht unähnlich ist, dessen Gedanken sich augenblicklich aber nicht um einen möglichen Krieg zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien drehen, sondern um Würzpaste. Ich werde eine Würzpaste auf rein pflanzlicher Basis entwickeln, die man als gesunden Brotaufstrich verwenden kann. Hornsee ist Adventist vom siebten Tage und Bäcker und stammt aus den Vereinigten Staaten. Ist von eher schmächtigem Körperbau und arbeitet an Ideen zur Verbreitung von Naturkost. Er ist in Australien gelandet, da unsere christlich-adventistische Firma... Gemeint ist die Battle Creek Toasted Corn Flake Company von Will Keith Kellogg in Battle Creek, Michigan, United States. Ihn dorthin entsandt hat, um ihn einerseits ruhig zu stellen, denn er ist ein leidlicher Querkopf. Und ihm andererseits die Möglichkeit zu geben, sich auf dem sechsten Kontinent sozusagen auszutoben und zu beweisen. Mag ja sein, dass da etwas herauskommt beim jungen Hose, dort unten bei den Kängurus. Morgen. Guten Morgen. Es regnet aufs Heftigste und Engelhardt bereitet sich mit einiger Sorgfalt eine Tasse Heilerde zu, um den Tag lesend in der Pension zu verbringen und sich dann auf die wohlverdiente Abfahrt aus Australien vorzubereiten. Was ist denn das für ein Extrakt, den Sie sich dort mischen? Heilerde. Im Grunde kann man jedwede Erde nehmen, wenn man des Originalproduktes aus Deutschland nicht habhaft werden kann. Sie enthält sämtliche Mineralien, die der Körper benötigt. Denn meine Besuche in der sogenannten Zivilisation saugen jene Stoffe aus mir heraus und nur so kann ich gesund bleiben. Aber wohnen Sie denn nicht in der Zivilisation? Ich bin Leiter und Schöpfer des Sonnenordens und betreibe eine Kokosplantage in den nördlich von Australien gelegenen deutschen Kolonien. Es kommt also auf die Definition des Wortes Zivilisation an. Ein wahres Wort. Würden Sie mir erlauben, von der Heilerde zu kosten? Ich bin Vegetarier, müssen Sie wissen, und freue mich immer, etwas Neues auszuprobieren, an dessen Herstellung kein Tier hat leiden müssen. Halseys Idee, die ihr Engelhardt nun also bei einer gemeinsamen Tasse Heilerde erläutert, ist folgende. Also ich will eine Würzpaste entwickeln, die man als gesunden Brotaufstrich, auf rein pflanzlicher Basis natürlich, verwenden kann, um so jung und alt nicht nur durch den Wohlgeschmack der Paste vom Verlangen nach Fleisch zu kurieren, sondern diesen Aufstrich auch dergestalt anzurühren, dass man vom Geschmack her tatsächlich meint, es sei der beliebte Liebigs-Fleischextrakt, den man sich auf den Frühstückstoast streicht. Ich will einen neuen Menschen, einen vegetarischen, gesunden, kräftigen Menschen, der nicht das schreiende Unrecht der leidenden Tiere zu verantworten hat. Ich will meine Mitmenschen durch eine Überlistung des Gaumens erziehen. Was Sie vortragen, ist gewissermaßen eine missionarisch-vegetarische Idee. Meinen eigenen Vorstellungen nicht unähnlich. Ich grüble nun schon seit Wochen über einen passenden Namen nach und komme zu keinem Ergebnis. Ich habe hier, bitte sehr, ein Papier mit möglichen Namen, die meisten durchgestrichen, wie Sie sehen. Haben Sie nicht eventuell eine offenbarende Idee, die Sie mir schenken könnten? Möglichst gesund soll es klingen und mit einer harmonischen Abfolge von Konsonanten und Vokalen. Was halten Sie davon, mit mir auf meine Insel in Neupommern zu fahren, um sich dort probeweise 3 Monate ausschließlich von Kokosnüssen zu ernähren? Während dieser Zeit hätten wir dann Gelegenheit, uns über die Streichwürze und deren Herstellung sowie deren Vermarktung weitere Gedanken zu machen. Könnte man sie nicht eventuell auch aus einer Kobra-Paste kochen? Egal. Auf einen passenden Namen für das neue Produkt werden wir auf Cabocon schon gemeinsam kommen. Übrigens werden wir dort die ganze Zeit über nackt sein. Tut mir leid, aber mein Vegetarismus ist aus einer eher puritanischen Tradition erwachsen und soll in einem pragmatischen, aber vor allem dem Kapitalismus zugewandten Realismus münden. So, also. Mein eigener Körper ist nicht die Essenz meiner Philosophie. So. Er existiert, aber deshalb muss man sich nicht nackt an einen Strand legen. Damit ist nun wirklich niemand zu überzeugen. So. Sie, mein Lieber, scheinen mir, wie alle Romantiker, lediglich ein Egoist schopenhauischer Prägung zu sein. Und Sie sind ein kalvinistischer Lebensfeind. Engelhardt zerreißt Halseys mit möglichen Namen versehenes Stück Papier in immer kleinere Schnipsel und überzieht den armen Yankee-Adventist seinerseits mit Vorwürfen. Denn es zerfleischt sich bekanntlich niemand so ausführlich wie Menschen, deren Ideen sich ähnlich sind. Überhaupt, wer soll sich denn Ihre Würzpaste aufs Brot schmieren? Sie werden schon sehen, ja? Wo Sie am Ende landen. Und wo bitte? Im Armenhaus. Sie werden scheitern mit Ihrer Phantasmagorie, die im Grunde nur auf Ausbeutung aufgebaut ist. So, so. Denn Sie wollen ja industriell fertigen, statt vorzufinden, was die Natur bietet, aha, um damit im Einklang zu leben. Kommunist. Und Sie sind ein Verräter an unserer heiligen vegetarischen Sache. Idiot. Sie Brüder frühvergreister Philister. Dies aber hört Halsey nicht mehr, da er schon längst auf der vom Regen schiefergrau gefärbten Hauptstraße von Cairns in der Menge verschwunden ist. Unterm Tisch, zu Engelhardts Füßen, liegen die Papierschnipsel mit den Namen, die der junge Amerikaner sich für sein Produkt ausgedacht hat. Einer davon, klar und deutlich zweimal unterstrichen und mit kantigen Ausrufezeichen versehen, ist das Wort Vegemite. Vegemite, the delicious spread, provides the vitamin B1 your family needs daily. Be sure you put Vegemite next to the pepper and salt whenever you set the table. Imperium. Hörspiel in 2 Teilen von Walter Adler, nach dem gleichnamigen Roman von Christian Kracht. 1. Teil. Ein Schritt zurück in die exquisiteste Barbarei. Die Rollen und ihre Darsteller. Erzähler: Axel Milberg. August Engelhardt, Jens Harzer. Emma Forsyth, Judith Engel. Gouverneur Hahl, Robert Dölle. Hartmut Otto, Robert Galinowski. Govinda Rotschen, Rajwinder Singh. Hoteldirektor Hellwig, Felix von Manteuffel. Edward Halsey, Florian Lukas. Polizist in Memel, Martin Reinke. In weiteren Rollen: Peter Harting, Patricia Ziolkowska, Daniel Scholz, Wolfgang Rüther, Peter Schröder, Arash Nayebandi, Mark Hosemann, Friedhelm Tock und viele andere. Besetzung: Arne Köhler. Ton und Technik: Ursula Potyra, Julia Kümmel, Melanie Inten, Matthias Fischenich und Alexander Notny. Regieassistenz: Miriam Brandt, Susanne Schütz und Nadja Kukuli-Marx. Dramaturgie: Leonhard Koppelmann. Musik: Pierre Oser. Hörspielbearbeitung und Regie: Walter Adler. Produktion: Hessischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2021. Redaktion: Leonhard Koppelmann.